Es wurden jeweils am 23. und 24. Juni das Äthiopische Komitee und das Beninische Nationale Komitee zum Gedenken an den Präsidenten Kim Il-sung in Addis Abeba und Cotonou und die Komitees zum Gedenken an den Präsidenten Kim Il-sung Angolas und Ungarns gebildet. Die Komitees beschlossen, zum 8. Juli politische und kulturelle Veranstaltungen wie Gedenktreffen zum Lobpreisen der revolutionären Verdienste des Präsidenten Kim Il-sung, der unvergängliche Beiträge zur Verwirklichung der Souveränität der Welt leistete, Filmvorführungen und Gesprächsrunden zu organisieren.